Kundgabe 4473. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.11.1948. Jünger der Endzeit. Verbreiten der Wahrheit. Meine Jünger der Endzeit sind beauftragt, euch Menschen das zu vermitteln, was euch zur Seligkeit verhilft. Mein Wort, das in aller Reinheit ihnen von oben durch meine Liebe zugeleitet wird. Dass ich mir diese Jünger selbst erwählt habe, muss euch verständlich sein, wenn ihr bedenkt, dass die Lehre, die als meine Lehre Verbreitung findet auf Erden, nicht mehr rein und unverbildet ist, und ich es nicht zulassen kann, dass die Wahrheit immer mehr verdrängt wird. Dass ich darum Sorge trage, den Menschen wieder die reine Wahrheit zuzuführen, und dass dies nur in der Weise geschehen kann, dass sie ein Mensch empfängt in Form meines Wortes, das direkt von mir ausgeht und darum vollste Wahrheit verbirgt. Meine Vertreter dem Namen nach nun könnten mir gleichfalls als Empfänger dienen, so sie nach meinem Willen lebten. Das heißt, ein rechtes Liebeleben, ein Leben in uneigennütziger Nächstenliebe führen würden. Und, was sehr wichtig ist, an mein direktes Geisteswirken glauben könnten. Doch dieser Glaube mangelt ihnen, weil ihnen auch die Kenntnis um mein Geisteswirken verloren gegangen ist. Und so muss ich mir selbst meine Jünger suchen und sie ausbilden als Träger der Wahrheit. Ich muss mich denen offenbaren, die diesen Glauben in sich tragen, die kein Ding unmöglich halten, weil Gott alles möglich ist. Diesen nun bringe ich mein Evangelium mit dem Auftrag, es weiterzutragen in die Welt. Ich habe nun eine rechte Freude an denen, die meinem Auftrag nachkommen, im Eifer mir zu dienen, die also ständig bereit sind, auf die innere Stimme zu lauschen und sich durch nichts von außen abbringen lassen von ihrem Vorhaben, das wahrlich überaus segensreich ist für sie selbst und auch für die Mitmenschen. Denn ich benötige diese Mitarbeiter auf Erden zum Verbreiten der reinen Wahrheit, weil sie anders als durch Menschenmund nicht geboten werden kann den Menschen, die noch schwach im Glauben sind und die direkte Verbindung mit mir nicht eingehen, um mich selbst hören zu können. Der Akt der Übertragung der Wahrheit wird den Menschen zwar immer unverständlich bleiben, solange sie nicht selbst tiefgläubig sind und in der Liebe leben. Und darum wird auch dem Verbreiter der Wahrheit immer Zweifel entgegengesetzt werden. Was aber meine Jünger der Endzeit nicht stören soll in ihrer Arbeit für mich und mein Reich. Die Wahrheit wird sich durchsetzen. Sie wird siegen, wenn auch nach schwerem Kampf gegen den, der als Fürst der Lüge die Wahrheit verdrängen will und darum voller Feindseligkeit gegen die Wahrheitsträger vorgehen wird. Die Wahrheit ist von mir, und also kämpft auch der Wahrheitsträger mit mir. Das Ende aber ist nahe, und nur wer die Wahrheit besitzet, wird am Ende nicht untergehen, sondern als mein Anhänger ins Paradies der neuen Erde eingehen. Und darum ist die Mission meiner Jünger von größter Dringlichkeit, denn das Ende ist nahe und mit ihm das letzte Gericht. Amen.